Book 2 46 46 Die Diskothek In der Diskothek In der Diskothek Apakah tempat ini kosong? Ist dieser Platz hier frei? Ist der Platz hier frei? Bolehkah saya duduk di dekat Anda? Darf ich mich zu Ihnen setzen? Darf ich mich zu Ihnen setzen? Silahkan. Gern. Gern. Apa pendapat Anda tentang musiknya? Wie finden Sie die Musik? Wie finden Sie die Musik? Agak sedikit terlalu keras. Ein bisschen zu laut. Ein bisschen zu laut. Tapi bandnya bagus sekali. Aber die Band spielt ganz gut. Aber die Band spielt ganz gut. Anda sering kemari? Sind Sie öfter hier? Sind Sie öfter hier? Belum pernah. Ini pertama kalinya. Nein, das ist das erste Mal. Nein, das ist das erste Mal. Saya pernah kemari sebelumnya. Ich war noch nie hier. Ich war noch nie hier. Anda suka berdansa? Tanzen Sie? Tanzen Sie? Mungkin nanti. Später vielleicht. Später vielleicht. Saya tidak begitu bisa berdansa. Ich kann nicht so gut tanzen. Ich kann nicht so gut tanzen. Itu sangat mudah. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Saya tunjukkan ke Anda. Ich zeige es Ihnen. Ich zeige es Ihnen. Tidak usah. Lain kali saja. Nein, lieber ein anderes Mal. Nein, lieber ein anderes Mal. Apakah Anda menunggu seseorang? Warten Sie auf jemand? Warten Sie auf jemand? Ja, teman saya. Ja, auf meinen Freund. Ja, auf meinen Freund. Itu dia, di belakang. Da hinten kommt er ja. Da hinten kommt er ja.